jeder Straßenecke sehen wir Tote. In jeder Wohnung. Und der Name ist es. Wir tolerieren es, weil es uns schon gewohnt geworden ist. Es ist nicht die Arme. Wir tolerieren es, Maus zu mixen zur Nacht. Thank you. Mit Drogen haben wir nichts am Hut. Nur mit Gras. Nur mit Gras. Ich fürchte weder Tod noch Schmerz. We'll be right back.